Also Noblesse im Gesicht. Let's back dance in jedem Fall. Die Smoking-Träger überall. Denn Nobel geht die Welt zugrund, ob dieser oder jener Sturm. Letzten Dritten werden Weizer richtig treten, der ist doch für den Abgang fit.